Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit, nein. Ich hab keine Zeit, nein. Keine Angst vor niemand, außer vor Gott. Und das bleibt so, bis mein Atem stoppt. Bis zum letzten Atemzug, bis mein Herz nicht mehr klopft. Ja. Sie wären G, aber klären sich nur ein paar Gramm auf Kombi. Sorry, aber wie soll ich eure Storys nur bitte ernst nehmen? Reden von echten Problemen, haben die Straßen gesehen, aber zittern, wenn die Zellentür zugeht. Ja, dann kommen die Tränen bei mir nicht, bei mir ist es anders. Scheiß auf den Staat, den Richter bis zur Polizei. Meine Jungs seit Tag 1 mit dabei, kurz getrennt, doch wieder vereint. Ich merk doch, wie verzweifelt ihr seid, weil egal was ihr macht, den High nie erreicht. Mittlerweile arbeite ich an meinem dritten Geschäftszweig, während ihr am Rappen seid, aber auf der Strecke bleibt. Von mir bekommt ihr keinen Respekt für den Dreck, weder noch Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit, nein. Ich hab keine Zeit, nein. Ich akzeptier, wie es ist, nur hinnehmen. Tu ich es nicht und werde ich noch niemals. Schlag bleibt zu brutal für euren schwulen Abiball. Fick auf eure Clubmucke, hört so wie ich Pflastersteine in eure Fresse spucke. Ach, nicht sammelt kunterbunt, alles pechschwarz. Ich hab schon gerappt, ja, da war keiner von euch da. Es zum Hafe immer bis in die Unendlichkeit, in Ewigkeit. Meine Tracks werden zwar niemals Gold gehen, doch dafür kann ich mich im Spiegel ansehen. Habt ihr eigentlich ein eigenes Leben oder warum müsst ihr ständig über andere reden? In Songs verpacken, ihr macht euch zum Affen, nur leider merkt es eure Hörerschaft nicht, warum diese Kinder sind zu blind, um die Wahrheit zu sehen. Ich kann diese Scheiße nicht führen, bei allem Bemühen bleibt mir lieber fern. Ehrlich jetzt, keine Zeit für eure Mickey Mouse Geschäft. Ich bin dafür zu echt, mir ist egal, wenn ihr den Takt nicht trefft. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit für Mitleid. Ich hab keine Zeit, nein. Ich hab keine Zeit, nein.